Das Lied vom Klassenfeind. Als ich klein war, ging ich zur Schule und ich lernte, was mein und was dein. Und als da alles gelernt war, schien es mir nicht alles so sein. Denn ich hatte kein Frühstück zu essen und andere, die hatten eins. Und so lernte ich doch noch alles vom Wesen des Klassenfeinds. Und ich lernte, wieso und weswegen dein Riss ist durch die Welt. Und der Bleib zwischen uns, weil der Regen von oben nach unten fällt. Und sie sagten mir, wenn ich brav bin, dann werd ich dasselbe wie sie. Ich aber dachte, wenn ich ihr scharf bin, dann werd ich ein Metzger nie. Und manchen von uns sah ich, der ging ihnen auf den Strich. Und geschah ihm, was dir und was mir geschah, dann wunderte er sich. Mich aber, mich nahm es nicht wunder, ich kam ihnen frühzeitig drauf. Der Regen fließt eben herunter und fließt eben nicht hinauf. Vierzehn hörte ich die Trommel rühren und alle sprachen davon. Wir müssten jetzt Kriege führen um ein Plätzlein an der Sonn. Und heisere Stimmen versprachen uns das Blaue vom Himmel herab. Und herausgefressene Bonzen schrien, macht jetzt nicht schlapp! Und wir glaubten, jetzt sind's nur mehr Stunden, dann haben wir dies und das. Doch der Regen floss wieder nach unten und wir fraßen 4 Jahre lang Gras. Und einmal, da hieß es auf einmal, jetzt machen wir Republik. Und der eine Mensch ist da dem anderen gleich, ob er mager ist oder dick. Und was vom Hungern matt war, war so voll Hoffnung nie. Doch was vom Essen satt war, war hoffnungsvoll wie sie. Und ich sagte, da kann was nicht stimmen und war drüber zweifelvoll. Das stimmt doch nicht, wenn der Regen nach aufwärts fließen soll. Sie gaben uns Zettel zum Wählen. Wir gaben die Waffen her. Sie gaben uns ein Versprechen und wir gaben unser Gewehr. Und wir hörten, die es verstehen, die würden uns helfen nun. Wir sollten an die Arbeit gehen. Sie würden das Übrige tun. Da ließ ich mich wieder bewegen und hielt, wie's verlangt wurde, still und dachte, das ist schön von dem Regen, dass er aufwärts fließen will. Und bald darauf hörte ich sagen, jetzt sei alles schon eingerenkt. Wenn wir das kleinere Übel tragen, dann wird uns das Größere geschenkt. Und wir schluckten den Pfaffen Brüning, damit's nicht der Papen sei. Und wir schluckten den Junker Papen, denn sonst war am Schleicher die Reihe. Und der Pfaffe gab es dem Junker, und der Junker gab's dem General. Und der Regen floss nach unten, und er floss ganz kolossal. Während wir mit Stimmzetteln liefen, sperrten sie die Fabriken zu. Wenn wir vor Stempelstellen schliefen, hatten sie vor uns Ruhe. Wir hörten Sprüche wie diese: immer ruhig, wartet doch nur. Nach einer größeren Krise kommt eine größere Konjunktur. Und ich sagte meinen Kollegen: so spricht der Klassenfeind. Wenn der von guter Zeit spricht, ist seine Zeit gemeint. Der Regen kann nicht nach aufwärts, weil er's plötzlich gut mit uns meint. Was er kann, das ist, er kann aufhören, nämlich dann, wenn die Sonne scheint. Eines Tages sah ich sie marschieren, hinter neuen Fahnen her, und viele der unsrigen sagten: es gibt keinen Klassenfeind mehr. Da sah ich an ihrer Spitze Fressen, die kannte ich schon, und ich hörte Stimmen brüllen in dem alten Feldwebelton. Und still durch die Fahnen und Feste floss der Regen Nacht und Tag. Und jeder konnte ihn spüren, der auf der Straße lag. Sie übten sich fleißig im Schießen und sprachen laut vom Feind und zeigten wild über die Grenze. Und uns haben sie gemeint, denn wir und sie, wir sind Feinde in einem Krieg, den nur einer gewinnt. Denn sie leben von uns und verrecken, wenn wir nicht mehr die Kulis sind. Und das ist es auch, weswegen ihr euch nicht wundern dürft, wenn sie sich werfen auf uns, wie der Regen sich auf den Boden wirft. Und wer von uns verhungert ist, der fiel in einer Schlacht. Und wer von uns gestorben ist, der wurde umgebracht. Den sie holten mit ihren Soldaten, dem hat Hunger nicht behagt. Dem sie den Kiefer eintraten, der hatte nach Brot gefragt. Dem sie das Brot versprochen, auf den machen sie jetzt Jagd. Und den sie im Zinksack bringen, der hat die Wahrheit gesagt. Und wer ihnen da geglaubt hat, dass sie seine Freunde sind, der hat eben dann erwartet, dass der Regen nach oben rinnt. Denn wir sind Klassenfeinde, was man uns auch immer sagt. Wer von uns nicht zu kämpfen wagte, der hat zu verhungern gewagt. Wir sind Klassenfeinde, Trommler, das deckt dein Getrommel nicht zu. Fabrikant, General und Junker, unser Feind, das bist du. Davon wird nichts verschoben, da wird nichts eingerenkt. Der Regen fließt nicht nach oben, und das sei ihm auch geschenkt. Da mag dein Anstreicher streichen, den Riss streicht er uns nicht zu. Einer bleibt und einer muss weichen, entweder ich oder du. was immer ich auch noch lerne, das bleibt das Einmaleins. Nichts habe ich jemals gemeinsam mit der Sache des Klassenfeinds. Das Wort wird nicht gefunden, das uns beide jemals vereint. Der Regen fließt von oben nach unten und Klassenfeind bleibt Klassenfeind.